Es ist wieder Mittwoch und es ist wieder zwischen 23 und 24 Uhr. Und weil Sie Bermuda-Funk hören, kommt jetzt Pogo-Radio. Und da danach haben Sie die wöchentliche Dosis Anarchie und Bierwaffenkulo. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 4.2. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend der Moritz und Hallo. Der Marius. Hallo. Von Grindhouse. Grindcore wollte ich gerade sagen, weil ihr darüber geredet habt. Ja, wir machen ja gar kein Grindcore. Ihr macht kein Grindcore, aber ihr heißt Grindhouse. Ja, wir haben ja eben schon über Cineasmus geredet und das hat auch eher einen cineastischen Hintergrund. Weil Grindhouse waren ja früher die Schmuddelkinos in Amerika. Du wirst nicht glauben, aber bevor ich euch eingeladen habe in die Sendung, habe ich natürlich euch gegoogelt und es fiel mir sehr schwer, weil nämlich dann halt immer diese Filme irgendwie dann auftauchten. Die sind aber alle großartig. Du hast ja da auch ein Machete-Poster. Ja. Und das ist ja schon sehr nah an alten Grindhouse-Filmen, also ist ja davon auf jeden Fall inspiriert. Ja? Ja, von der Produktion her natürlich schon besser, ne, als Grindhouse-Filme. Ja, hat halt Budget gehabt, aber ansonsten ist halt der alle ja, Traits, der jetzt völlig übertriebene Gewalt, ein bisschen Voyeurismus und ja, eine Handlung, die man nicht so super ernst nehmen kann. Also, das macht Grindhouse aus. Ja, es ging halt darum, die haben statt große Qualität zu bieten, mehr Augenmerk auf Sex, Gewalt und solche Sachen gelegt, ja, um damit ihre Zuschauer sich anzukarren. Ja. Okay, und was hat das jetzt mit eurer Band zu tun? Können wir uns mit identifizieren? Ja, können wir uns erstmal mit identifizieren und zum anderen fanden wir halt so trashige Filme immer gut. Ja, und da muss man das, Alleinstellungsmerkmal ist ja, ihr kommt ja aus der Eifel. Ja. Weil aus der Eifel kommt ja eigentlich meistens nicht viel. Wenig bis gar nicht, so kann man sagen. Ne? Milch kommt aus der Eifel und Euskirchen produziert viel Zucker. Also da kommen ja schon so Sachen. Also Zuckerrüben. Ja, Zuckerrüben und die haben eine große Zuckerfabrik. Ja. In Euskirchen. Also ich war ja ehrlich gesagt noch nie in der Eifel, obwohl ich immer hin wollte, weil ich gehört habe, da gibt es Vulkane und sogar noch richtige aktive Vulkane. Ja, in der Vulkaneifel, gibt es noch viele Vulkane, die noch aktiv sind auf jeden Fall. Ja. Und wenn die explodieren, die kann ja jederzeit passieren, kann zum Beispiel heute passieren, morgen passieren oder in 100 Jahren, man weiß es nicht. Vielleicht ist es schon lange passiert und wir leben nur gerade den Flashback in der Matrix, Lebens. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, wenn das Ding explodiert, dann ist auf jeden Fall eine Flutwelle am Start und auf jeden Fall Köln ist dann unter Wasser. Wird dann weggeschwemmt, habe ich gelesen. Ja, das interessiert uns dann nicht mehr, weil wir werden dann verbrutzelt, glaube ich, wenn das explodiert. Ja, wenn weil das wir da der Eifel direkt am Start sind. Stimmt, ihr seid ja direkt an der Quelle. Also ne? Dann können wir keine Zeit mehr für Mitleid für euch haben. Ja, aber ist doch Wahnsinn, oder? Er lebt eigentlich so fast auf dem Vulkan. Also das ist eigentlich so ein Leben, wo man eigentlich sich gar keine Gedanken mehr über die Zukunft machen braucht, sondern es kann jeden Tag zu spät sein. Ja, deswegen haben wir überlegt, dass wir Punk machen und No Future und die ganzen Sachen, weil wir leben ja auf dem Vulkan. Ja. Könnte ja jeden Moment hochgehen. Ja, allerdings. Aber man kann auch gut wandern in der Eifel, habe ich mir sagen lassen. Habe ich persönlich noch nicht so betrieben, aber es sind ja auch viele alte Leute, die gerne wandern. Wir liegen lieber rum. Aber ihr kennt schon irgendwie die Orte, wo man so hin, wo man einem empfehlen kann, wenn man die Eifel mal. Also ich will irgendwann mal will ich in die Eifel und will mir da so einen Vulkansee angucken oder irgendwas total Abgefahrenes, irgendwie so Vulkan. ich stelle mir das irgendwie total abenteuerlich vor. Ist es so? Es geht. Also bei uns, Nettersheim, das ist der Ort, wo unser Proberaum ist, da ist unten im Dorf selber drin so ein Naturerlebniszentrum und da wird auch, ich glaube, viel mit den Vulkanen, also es geht, die machen so Führungen durch die Eifel und auch mit Fossilien, die im Fluss da fischen. Gibt es da so offene Stellen, so Schlote, wo man da so seinen Würstel reinhängen kann oder so? Ich weiß nicht, ob du das schon mal warst. Wo ist das denn? Das ist auch so ein Gebiet, das heißt Vulkaneifel. Warst du da schon mal? Ja, Vulkaneifel selber, ja, klar, aber das ist ja schon Vulkaneifel. Na, nicht ganz so. Also, ja, wenn man auch tiefer reinfährt, da gibt es also halt richtige Seen, so, genau, die eigentlich Vulkan. Ja, es gibt Vulkanseen, also genau, so ganz runde Krater, die dann Kilometer tief sind und ja, total rund, aber aber so dampfende Schlote, wie du dir das jetzt vorstellst, so Yellowstone-Nationalpark-mäßig haben wir nicht. Habt ihr nicht. Also man braucht eigentlich... Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Ach so, ja. Ja, okay. Und wie beschäftigt man sich sonst so, wenn man irgendwie in der Eifel wohnt? So? Weil ist es immer kälter als hier, ne? Ist immer irgendwie kälter als im Rest von Deutschland eigentlich. Also immer irgendwie, wenn es hier 10 Grad hat, dann ist da minus 0. Ja. Ja, im Winter halt immer schwer, ne? Ja, wo hinzukommen. Und im Sommer brauchen wir auch eine Jacke. Im Sommer, nee, ja. Das ist alles viel kälter. Ja, und die Huskies müssen dann immer ziehen. Also die Schneemobil. Die Husky-Kühe. Die ihr noch nicht gegessen habt. Genau. Ja. Naja. Ja, also womit man sich in der Eifel beschäftigt, ist zum Beispiel eine Band gründen, wie wir das gemacht haben. Und sonst auf irgendwelche Partys da, glaube ich, gehen, dann kann man ja die meisten in unserem Alter gehen dann auf irgendwelche Dorfpartys oder wie auch immer. So, ne? Und da sind wir jetzt nicht so für. Deswegen haben wir halt gesagt, wir machen lieber Musik. Ne? Aber ich habe da jetzt auch auf eurer Webseite gelesen, war auch Nettersheim war irgendwie so eine Party gewesen, ne? Mit 3-4 Bands. Ja, wir organisieren seit geraumer Zeit selber Konzerte in Nettersheim, in unserem Proberaum. Das ist ein Nebengebäude von der Schule und deswegen haben wir ein leerstehendes Klassenzimmer sozusagen als Proberaum zur Verfügung. Da gehen einige Leute schon rein und da kann man, wir haben den jetzt renoviert, da steht jetzt auch eine Bühne drin und alles. Da kann man dann doch gute Konzerte machen. Wir hatten auch schon teilweise echt namhafte Leute da. Also die bekanntesten, die wir da hatten, waren dann jetzt wohl Scheiße Minelli, die waren letztes Jahr im Frühling irgendwann da. Ja, ist halt nur schade, weil jetzt letztes Mal auch nicht so viele gekommen sind. Ist natürlich immer schwer in der Eifel, ne? Da irgendwie das Publikum anzuziehen. Gerade für diese Musikrichtung ist natürlich schwer. So. Ja, ist wahrscheinlich auch überall irgendwie ein bisschen schwer, ne? Ja. Ja. Das kann sein. Ja, überall haben wir noch keine Konzerte gemacht. Wir haben halt nur Konzerte in der Eifel selber organisiert. Und da ist es schwer. Wie viele Konzerte habt ihr schon gemacht? In eurem jungen Leben? Selber organisiert oder? Nö, selber gespielt, als Band Grindhouse. Also Konzerte spielen wir seit Anfang 2012, da haben wir unser erstes Konzert gegeben. Und wir versuchen es hinzukriegen, dass wir uns jeden Monat ein Konzert organisieren, aber manchmal ist auch ein Monat Pause zwischen, weil wir noch relativ jung und unbekannt sind und nicht überall was finden können. Und wenn wir sagen, wir kommen aus der Eifel, dann gucken die Leute erstmal mal komisch. Ja, warum gucken die dann komisch? Weil, wie du eben am Anfang gesagt hast, aus der Eifel kommt halt normalerweise nicht so viel. Es gibt da nichts. Ja, ist halt so ein, ich weiß nicht, seit wann die Eifel bevölkert ist, ne? Wahrscheinlich erst seit 100 Jahren oder so. Und vorher war da halt nichts, da hat sich ja keiner reingetraut. Ich weiß es nicht. Ja, das. Ja, Bevölkerung ist natürlich schon früher da gewesen, auf jeden Fall, glaube ich. Urvolk. Ja, die wahrscheinlich Vertriebenen irgendwie, ausgesetzt worden sind, so uneheliche Kinder und sowas. Ja, Exil in der Eifel. Ja, die überlebt haben, das sind dann unsere Vorfahren. Eure Vorfahren, ja. Alles Inzest irgendwie, in einer gewissen Weise. Ja, braucht ihr nicht zu betreten gucken. Das war gerade eben, was wir gehört haben, das war Grindhouse mit dem Lied Do Not Try This At Home. Ihr habt aber noch andere Bands mitgebracht. Ja. Habt ihr noch was aus der Eifel dabei? Wir haben noch, aus der Eifel sind noch Try and Error haben wir da. Ach. Na, die gibt's auch schon echt lange. Ja. Und ich glaube, die sind dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, weil die ja doch für eine Band aus der Eifel dann fast schon einen Rock, also in der Eifel, wenn man, naja, man kennt die auch in der Eifel nicht, eigentlich, ja, das ist ja, hört sie rein, ich kann sie nur empfehlen, mhm. Sie sind nicht so bekannt, wie sie sein sollten, sagen wir es einfach so. Mhm. Ja, Try and Arrow mit dem Lied Massenmord. Ihr werdet gerade im Chat beleidigt wegen euren Karo-Hemden. Wegen unseren Hemden? Ja, wegen euren Karo-Hemden. Ich habe auch noch eins im Schrank hängen, also ich könnte hier auch noch mitmachen. Immer noch besser. Was ist daran so schlimm? Ja, immer noch besser als ein Normal-T-Shirt und ein Exploited-T-Shirt tragen beim letzten Tatort, letzten Sonntag. Echt? Ja, da haben die, die von der Bauwagenplatz Schöner Wohnen, das ist unter der Zoobrücke, da haben sie irgendwie beim Tatort irgendwie so 30 Sekunden bei denen gedreht und die Alte hat irgendwie wissen wollen, wo ihr Sohn ist. Und dann standen sie da, weißt du, die Vorzeige-Punker mit Iro und Normal-T-Shirt und Exploded-T-Shirt. Ich hätte beinahe gekotzt. Ja. Ja. Ja, man muss ja nicht immer klischee-mäßig aussehen. Nee, das ist es. Ja, was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Habe ich vergessen? Ja, genau, wegen den Nüssen. Mir wurde immer vorgeworfen, dass ich immer irgendwie die gleiche Erdnüsse hier anbiete in jeder Sendung. Aber stimmt nicht. Du hast gerade frisch aufgerissen. Ja, aber die schmecken aber trotzdem muffig. Ja, ich habe es selber nicht. Also ich habe da keinen Einfluss auf die Das auf die ist Produktion. Ja kein Vorwurf. Das ist kein Vorwurf an dich. Ich sage nur, es ist die Erdnüsse. Es ist ein Vorwurf an den Hersteller. Alesto. Ja, ich wollte jetzt hier keine Werbung machen, obwohl es ja eher Negativwerbung ist. Ja. Ist die Frage, ob es schlechte oder gute Publicity gibt. Ja, und wie sieht es bei euch aus? Wann geht ihr mal auf Tour? Wenn man uns lässt. Ist also, da was geplant? Ja. No. Ja. No. Also wir ist immer eine Geldfrage. Haben, oder wir überlegen, dass wir eine Tour vielleicht machen mit einer Bonner Band namens 131. Ach, von denen habe ich auch was da. Die heißen wirklich 131. Die heißen wirklich 131. Wow, wie kann man sich sowas, muss man irgendwie mit Mathe irgendwas im Hut haben? Oder nee, das ist der Gesetzparagraf, nach dem, ich glaube, gewaltverherrlichende Medien berücksichtigt werden, aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Ach, da haben die sich danach benannt. Ja, okay, aber es ist halt auch so eine Band, so ein Bandname, den man nie findet im Internet. Ganz genau. Gib da mal 131 ein, ey. Ganz schlecht eigentlich. Ja, Grindhouse sitzen hier, der Moritz und der Marius. Schwerer Name. Ja, schwerer Name, ja. Muss man irgendwie so eine Eselsbrücke, drei Silben halt schon. Ja, Marius. Ja, Marius. Der Marius hat die Erdnüsse. Ja. Ja, lass mich auch mal hier. Ah, so Erdnüsse sind ja immer geil. Ich hätte noch eine Eselsbrücke. Ja. Der Marius trinkt kein Bier, weil er noch fahren muss. Mm. Oh. Ich glaube, das berücksichtige ich nochmal, wenn ich dann meine Rap-Karriere starte. Der muss heute Nacht noch irgendwie in die Eifel fahren. Im tiefsten Schnee. Ja. Das ist ganz gefährlich. Also so ein, Schneeschieber von einem Auto? Oder? Ja, so ein Ansatzbahn kann ich immer dran machen. Wir haben das traditionelle Eifler Fahrzeug und sind mit dem Traktor hier. Mhm. Deswegen waren wir so früh da, weil wir überlegt haben, mit dem Traktor nach Köln brauchen wir ja einige Zeit. Aber wo Auto in Eifel, da gibt es so diese Serie, gab es da mal, ne, mit diesen Schrotthändlern. Das hat auch in der Eifel gespielt, oder nicht? Achso, die Ludolfs. Mhm. Die sind aber nicht richtig in der Eifel, ne? Ach so. Die sind auch in der Nähe von Bergheim, soweit ich weiß, glaube ich. Keine Ahnung. Also, mein Cousin kommt ja aus Bergheim, der meint, das ist da in der Nähe von ihm. Ach so. Das ist aber, ja, so Bergheim. Also, es ist schon in der Nähe von der Eifel zumindest. Also gibt es schon eine Aber die sind schon so Eiflermäßig drauf, sag ich mal. Könnt ihr auch eiflerisch reden? Ich nicht, also platt. Nee, so wirklich. Das ist halt nicht so der große Unterschied zum Kölsch. Mhm. Es ist schon etwas Eigenes, hat seine eigenen Nuancen, aber es ist dann doch irgendwie auch was anderes. Es ist, wahrscheinlich liegt es daran, dass es relativ nah beieinander ist. Aber es klingt halt ähnlich wie der Kölsch. Wenn man halt jeden Tag RTL 2 guckt, ne, dann kriegt man das halt auch raustrainiert. Mit dem Dialekt. Ja. Raustrainiert? Raustrainiert. Achso, raustrainiert. Raustrainiert. Ja. Das stimmt. Ach hier, guck mal, hier im Chat, da wissen sie alle Bescheid, ne? Kann man Gesetze und sowas, 131. Ja, für den können wir eigentlich was spielen von 131. Aber wir können es auch lassen, wir können auch wieder was spielen von euch. Oder von Unterstaat. Ja. Was ist so eine Band? Unterstaat ist eine befreundete Band von uns aus Köln. Ja. Ach, die kommen aus Köln? Die kommen aus Köln, ja. Wir haben können ja auch mal hier in die Sendung, wenn die nicht scheiße sind. Oh, die sind ziemlich nett. Ja. Ah ja, dann. Ja, die, die waren, also lange war es halt nicht meine Musik, was die gemacht haben, aber jetzt haben die dem letzten eine zweite Scheibe rausgebracht, die hieß Übungsbedürftige Lieder für hilfsbedürftige Menschen und die war richtig gut. Mhm. Okay, das spielen wir doch mal, das Lied kompliziert. Band Unterstaat aus Köln. Haben wir gerade gehört, hier im Pogo Radio. Ja. Zu der, du hast ja die Frage, die wir gerade im Chat ja, der Hoshi hat gerade gefragt, wie beliebt ist die WDR-Serie Mord mit Aussicht bei euch im Ort? Ja, also unser jetziger Bassist und ehemaliger Drummer, der bei dem im Dorf wurden, glaube ich, die ein oder andere Folge davon sogar gedreht. Und also ich weiß zumindest, dass meine Eltern das gucken und das auch ganz klasse finden, weil man sieht sich als Eifler tatsächlich ein bisschen in dieser Serie, also in den Charakteren dieser Serie wieder, wenn auch doch sehr überzeichnet. Muss zugeben, hab's noch nie gesehen, ganz ehrlich gesagt. Echt nicht? Das ist so eine ja, lustige Krimiserie, die auf WDR läuft über die Eifel. Also das ist tatsächlich durchaus sehenswert. Also nichts, was ich mir immer weiter angucken könnte, aber so ein bisschen Heimatpatriotismus spielt da schon mit. Und dann guck mal, da interessieren sich Leute für die Eifel. Ja, Moritz, du arbeitest ja in Köln. Du fährst ja jeden Tag eine Stunde hin, also eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ja, es ist eine, sagen wir mal, anderthalb Stunden hin und eine Dreiviertelstunde zurück. Ja. Weil morgens Stau, der Verkehr. Ja. Ich fahre eigentlich eine halbe Stunde über die. Anderthalb Stunden ist ein bisschen übertrieben, aber so um eine Stunde rum. Ja, es ist schon heftig, ne? Also, du könntest ja auch irgendwo näher herziehen, arbeitstechnisch. Aber ja, trotzdem ist deine Seele noch so arg verbunden mit der Heimat oder wie? Näher herziehen ist eine Überlegung, die ich halt schon getroffen habe. Aber oder wo ich schon drüber nachgedacht habe. Ja. Aber ich hab's noch, also mich noch nicht dazu, ist schon ein Schritt von zu Hause aus zu ziehen. Ach, du wohnst schon bei Mutti? Ich wohne noch bei Mutti, ja. Ja. Ich grüße übrigens meine Mutti und meinen Vati. Und mit meine allen Katzi. Vorteilen, die man das so hat, irgendwie, so mit Wäsche waschen bekommen und kommt sonntags morgens mit dem Staubsauger ins Zimmer und so. Es ist doch schon so und ich glaube auch, dass es halt Zeit ist für mich auszuziehen, weil man geht sich ja nach 22 Jahren irgendwann schon auf die Nerven. Ja, warum nicht? Also ich meine, man kann es sich auch gemütlich machen, ne? Aber tatsächlich ist es so, dass man sieht, dass viele, die aus der Eifel kommen, auch irgendwie in der Umgebung zumindest bleiben. Das ist tatsächlich so zu sehen. Also entweder sie bleiben in der Umgebung oder man sieht sie nie wieder, weil sie dann doch in die Stadt ziehen. Ja, wenn sie einmal wechseln, dann kommen sie nicht mehr wieder. Also es ist nicht so wie im Osten, dass irgendwie nur die Idioten bleiben und der Rest, die irgendwas aus sich machen, dann wegziehen. Nee, nee, es ist schon so, dass viele auch wiederkommen später. Wenn sie es nicht geschafft haben, oder wie? Nee, nicht, wenn sie es nicht geschafft haben. Zum Beispiel meine Mutter hat, hat auch lange in Köln gelebt und ist dann wieder hier hingezogen, weil sie die Eifel dann doch anscheinend so schön fand. Ja, mein Vater hat auch in Rheinbach gewohnt, das ist auch so vor Eifel. Dann ist der auch nach Bonn zum Studieren nach Bonn gezogen und dann halt, wo es dann halt um Familienplanung ging, ne, denkt er sich so, Kinder in der Eifel ist doch super. Richtiges Abhärtung und so, ne? Ja, na klar. Kaltes Wasser. Ja, auf dem Land ist es natürlich besser für Kinder, ne? Ja. Würde ich mal sagen. Halt später ist es nicht mehr. Kühe toll. Umschubsen und sowas. Genau. Ja. Ja. Habt ihr das schon gemacht? Kühe umschubsen? Mhm. Ich nicht, aber so, es gab halt immer den einen in der Klasse früher in der Schule, der das gemacht haben, also angeblich mal gemacht hat. Ja. Wie in China, wo so Hunde essen, ne? Oder Affenköpfe. Ganz oder sowas. Genau, sowas. Ja. Das ist, aber man hat der Gott dann doch schon eine Portion Mut zu, weil wenn die Kuh dann aufwacht, dann ist die ziemlich sauer und läuft die hinterher. Und die läuft halt und läuft und läuft und läuft. Und wenn du im Weg stehst, dann läuft die Kuh trotzdem. Ich will an dieser Stelle auch mal alle Pokerradio-Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, bitte keine Kühe umschubsen. Kann gefährlich sein. Es kann gefährlich sein, nicht nur für euch, sondern auch für die Kuh. Also macht's nicht. Ja. Die coolen Leute machen es und lassen sich nicht überlaufen. Die sind nicht cool. Kein schlechtes Vorbild hier. Cool mit K-U-H. Ganz genau, die coolen Leute. Diese Leute, die so cool sind, können sogar mit den Kuhen reden, um die dann wieder zu beruhigen. Ja. Hören wir doch mal ein Lied von euch. Von uns? Ja, von euch. Ja, ihr habt ja, was ist denn das, was ich da bekommen habe? Ist das jetzt ein Album oder ist es, ich habe es ja jetzt nur digital bekommen. Gibt es irgendwie eine andere Form als digital? Das gibt's auf CD. Mhm. Und wir würden das als Album bezeichnen. Viele sagen es eine Demo, aber... ist Quatsch. Ist Quatsch, weil wir haben Geld für die Aufnahme hingelegt und damit ist es ein Album. In dem Moment ist es ein Album. Sehe ich genauso. Kann man sich auch runterladen auf eurer Webseite, ne? Irgendwie oder auf ihr habt einen Link irgendwie bei auf eurer Facebook-Seite. Ja, wir haben keine richtige Webseite, weil wir tatsächlich immer zu faul waren, uns eine. Ja, brauchen wir auch nicht heutzutage. Da geht das mit Facebook. Ja, das geht, das waren 3 Klicks und dann war das fertig. Und ist mir egal, wenn die alles über die Band wissen, so dann weiß wenigstens einer irgendwas darüber. Auf jeden Fall kann man sich dann das ganze Album runterladen, ne? Aber glaube ich nicht in der Qualität, wie du jetzt mir gebracht hast. Doch, das ist die gemasterte Fassung. Und dann habe ich sie doch drauf gehabt und habe sie wieder drauf gezogen, oder wie? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast von mir die Sachen geschickt bekommen. Die habe ich aber dann gleich verworfen, weil ich gesehen habe, dass man da irgendwie bei das wusste ich alles runterladen kann. Hätte ich mir einfach nur einen Link schicken sollen, wo ich mir das runterladen kann. Und hätte ich mir das nicht per E-Mail jedes Lied einzeln schicken müssen. Ja. Ja. Man kann es kompliziert machen. Man kann es kompliziert machen. Auf jeden Fall gibt es da alles. Könnt ihr euch bedienen. Und ich glaube aber, das waren schon irgendwie 5 Euro muss man dann über Bandcamp läuft das ja. Und da kann man relativ einfach mit... Wie, da habt ihr das mit Geld gemacht, mit Bandcamp? Ja, das ist also... Wir haben aber uns es überlegt, steht doch auf eurer Webseite, also auf eurer Facebook-Seite ist doch so ein Link zu Mediafire. Nee, das ist aber die uralte Demo von uns, die von 2012. Ja, dann müssen wir es mal... Die soll ja auch weiter zum kostenlosen Download bleiben. Das ist schon cool. Und das Album wird dann, wenn wir keine CDs mehr haben, gibt es das dann auch kostenlos zum Runterladen, aber solange fleißig CDs kaufen. Ach so. Aus Solidarität. Ja, logisch. Aus was sonst? Verstehe. Also auf Bandcamp-Seite auch. Ja, es ging halt alles, was man mit 3 Klicks hinkriegen kann, da sind wir. Ja, das ist immer super. Ja, das Lied heißt They Got What They Deserve. Was bedeutet das übersetzt? Sie haben bekommen, was sie verdient haben. Und das ist so der erste Song, den wir jemals fertig bekommen haben. Wie, die anderen sind auch fertig? Ja, der erste, den wir halt so damals, der ist schon uralt, der Song. Okay. Und damals wollten wir möglichst viel provozieren und deswegen handelt der Song von den Amokläufen von Columbine und soll das irgendwie so ein bisschen rechtfertigen. Machen wir mal den Song an. Und währenddessen lese ich mal durch, was im Chat so alles schon geschrieben worden ist. Ja, hier sitzen immer noch der Moritz und der Marcellus. Nee. Marius. Marius. Immer. Nee, Marcellus Wallace. Ja. Von der Band Grindhouse. Grindhouse. Aus der Eifel, aus Euskirchen in der Nähe. Und ja, ihr seid aber nicht zu zweit, ne? Der Rest von der Band guckt jetzt irgendwo anders. Ja, unser Bassist hat jetzt Bandprobe mit Einzeiler. Das ist so eine Fusion-Rock-Band, wo der Schlagzeug spielt. Mhm. Und unser Gitarrist hängt, glaube ich, zu Hause rum. Keine Ahnung, der muss morgen auch arbeiten. Wir zwar auch, oder ich zumindest auch, aber ja. Hat keine Zeit gehabt, glaube ich. Ja, brauche ich nicht kommen, ne? Also kann er zuhören. Ganz genau. Ja. Wenn er es hinkriegt. Ob er es macht, weiß ich gar nicht. Ja, der wird sich das dann schon anhören am Mittwoch und uns dann sagen, was für ein dummer Mist wir geredet haben. Und er hat es besser gemacht wahrscheinlich. Ja, der hat es viel besser gemacht, weil der Axel doch schon, der Axel ist halt schon ziemlich cool. So. Ja, mögt er denn auch so? Ja, wir also mögen klar. Wir lieben alle unsere Bandmitglieder. Wir sind eine große, glückliche, gar nicht so große Familie. Weil damit fällt und steht ja eine Band, ob man sich jetzt so miteinander gut auskommt. Ne? Also manchmal nimmt man halt irgendwie einen, der kann halt gut Schlagzeug spielen und dann sagt man, okay, ist zwar ein Arschloch, aber er kann Schlagzeug spielen. Ja, Marius, okay, du bist zwar ein Arschloch, aber du kannst gut Schlagzeug spielen. Ja, danke schön. Finde ich sehr nett. Na, ich denke schon, dass die Harmonie eigentlich relativ gut ist, würde ich jetzt mal sagen, aber weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich denke schon, also der Bassist ist halt mein bester Freund, der Rest ist halt meine anderen besten Freunde. So. Das ist ja, aber wie sieht dein Zielpublikum aus? Habt ihr das schon irgendwie so raus? Hat sich das schon so rauskristallisiert? Also unser Zielpublikum sind die Leute, die im Saal bleiben oder die auf dem Konzert bleiben. Ja, was sind eure Auftrittsorte so? Irgendwie AZs oder irgendwelche Keller oder irgendwelche Jugendbegegnungsstätten von irgendwelchen Diakonien oder wie sieht das aus? Am häufigsten treten wir bei uns im Proberaum auf. Ja. Wo wir jetzt auch selber Konzerte organisieren. Und da kommen dann doch schon so ein Publikum, was immer kommt. Also es sind halt dann die Stammzuschauer. Ja, es gibt dann doch die 3-4 Stammzuschauer. Ansonsten halt. Macht ihr jetzt zum Beispiel, angenommen, ihr ladet jetzt eine Band ein, ne? Die jetzt zufällig zuhört und ihr hört dann irgendwie, ey, ihr macht ja immer so Proberaumkonzerte und sie wollen auch mal vorbeikommen bei euch im Proberaum spielen, weil die ja ziemlich groß ist. Das war ja früher mal ein Klassenraum, ne? Ganz genau. Also ist ja größer als jetzt mancher Laden in Köln, wo internationale Bands spielen, schätze ich mal. Ja, es geht. Also es werden, wenn die Leute mal kommen also würden, würden da ca. 100 Leute reingehen. Genau. Und was für ein Publikum erwartet da einen irgendwie? Ist das so freiwillige Feuerwehr, die auch gern böse Onkels hören oder irgendwie Leute, die auch Ahnung haben von der Materie? Also teils. Das ist, wir versuchen natürlich, die meisten Leute kennen halt Punk auf diese Art und Weise, wie wir das spielen in der Eifel gar nicht. Das ist dann Ärzte und Toten Hosen ist so. Ja, die denken an Green Day und. Absolut. Ist ja nicht zu verurteilen, ist ja auch eine Musik, die, wenn die jemandem gefällt, dann gefällt die jemandem. Aber wir sind dann doch für die Leute, die uns dann zum ersten Mal sehen, was wirklich absolut neu ist. Auch dann, wenn jetzt mal irgendeine andere Punkband bei uns spielt, das ist dann auch immer wieder was Neues. Und den meisten gefällt es nicht, das ist schon klar. Aber sie können ja nichts anderes machen, weil sie sind ja auf dem Dorf. Und ganz genau, die sind dann gezwungen, zu uns zu kommen. Ja, klar. Oder auf Diskos zu gehen. Ja, oder sich so zu besaufen. Ja, ohne Musik. Ja. Genau. Oder Konservenmusik. Ja, an der Bushaltestelle. Ja, tatsächlich. Mhm. Oder das ist tatsächlich so, ja. Aber Nettersheim ist es dann eher der Bahnhof. Ah, ja. Das ist so ein ganz kleiner Bahnhof. Das ist die Richtung, also die Linie zwischen, wenn man von hier in den Zug nach Trier steigt, also vom Köln Hauptbahnhof. Ah ja, stimmt. Da gibt es so einen Zug, so eine Bummelbahn, ne? Die nach Trier fährt. Ja, das ist keine Bummelbahn, ist schon ein normaler Regionalzug. Gibt es aber auch einen Zug, der von Köln nach Euskirchen fährt und der von Euskirchen nach Bad Münstereifel fährt. Ne? Das stimmt nicht. Der nach Bad Münstereifel fährt, kommt aus Bonn. Der kommt nicht aus Köln? Der kommt nicht aus Köln. Ach so. Ah, da muss man ja umsteigen, genau, habe ich vergessen, ja. Ja, der Bad Münstereifel, sagt mal irgendwas, ne? Da kommt der Heino. Ja, genau. die Berühmtheit aus mit der dem Eifel. Ist, mit dem ist keiner verwandt von euch. Nein. Das ist jetzt wieder Eifel, jetzt richtige Eifel oder nur Voreifel oder Nacheifel. Kommt Heino eigentlich ursprünglich aus der Eifel, das weiß ich. Heino kommt aus der Eifel, der ist ein richtiges Eifler Original, der ist über die Eifel bekannt geworden. Aha. Also man kann als Musiker in der Eifel doch erfolgreich werden. Ja, das ist... Ja, auf jeden Fall. Und Heino hat ja auch seine Berührung mit der Punk-Szene, weil, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Jello Biafra besitzt alles, was Heino jemals rausgebracht hat, weil er herausfinden wollte, wie schlecht Musik eigentlich werden kann. Ja, ehrlich? Tatsächlich. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Beim Heino in Memoiren oder was? Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich habe mich dann entschlossen, das zu glauben. Ja, also im Zweifelsfalle immer glauben. Ganz genau. Ja. Wir spielen jetzt eine Band, die heißen, wie heißen die? Inkasso? Nee, Inkasso Moskau. Warum steht der Inkasso? Ja, ID-Text, ne? Von Menschen getippt. Kann es noch Fehler geben. Inkasso Moskau mit dem Lied Schatz nicht vor den Gästen. Das ist auch von euch gewünscht. Warum? Wir haben die irgendwann mal live gesehen und die fanden wir sehr, sehr gut. Und deswegen haben wir uns das jetzt gewünscht. Mhm. Wo kommen die her? Ich glaube aus Osnabrück. Ja, dann hören wir doch mal hier dieses Lied von der Platte Zurück ins Eigenheim. Na, hallo. Ah, wieder. Die Nadel hängt. Das ist schlecht. Ja, so, nochmal her. So, da sind wir wieder zurück. Das waren gerade Inkasso Moskau und gerade der Chat, also der Chat, der ja eigentlich auch die Online-Redaktion ist, hat das recherchiert und es stimmt wirklich mit dem Jello Biafra und dass der alle Heino tatsächlich Platten besitzt, ja. Wow, hast du recht, Moritz. Mhm. Ich habe immer recht. Ja. Pass auf mit dem Stuhlbein. Oh, Entschuldigung. Das ist so schlecht angeschraubt von... Schlechten Praktikanten, also aufpassen. Ich habe gedacht, das wäre nur ein moderner Mythos, aber tatsächlich hat sich meine Leichtgläubigkeit wieder bezahlt gemacht. Ja, da ist eine andere auch drauf reingefallen. Ja. Ja, Grindhouse heißt es, ne? Ja, ja, Grindhouse. Grindhouse. Wahrscheinlich dein deutscher Akzent. Ja. Vielleicht, ja, man weiß es nicht. Sollen wir was von euch noch spielen? Da können wir hier noch diese Erdnüsse noch leer futtern. Welche Erdnüsse? Oder erzählt noch einen Witz. Du hast mir versprochen, du erzählst einen Witz. Ein Zwergenwitz erzählst du jetzt. Ein Zwergenwitz. Ja. Können wir die Sendung mit voll. Ja, genau. Da muss man dazu sagen, du bist ja hier Integrationshelfer, ne? Oder sowas, ne? Ganz also, genau. Du machst ja eigentlich, bist ja eigentlich ein beruflich ein sehr guter Mensch. Du darfst auch wiederum politisch... oder wie sagt man so, also darfst du auch schlechte Witze erzählen. Ja, wo irgendwelche ist ja Leute. Sozial, ja, er ist ja sozial, ja. Ne? Und da darf man wieder sozusagen austeilen. Das ist mein Freifahrtschein. Ja, genau. Also wie ein Behinderter, also einer, der im Rollstuhl sitzt, darf auch Witze über Rollstuhlfahrer machen. Ganz genau, und ich darf Witze über alle machen, weil ich mich mit weil ich denen helfe. Genau. Ja. Also, leg los. Ich halte jetzt eigentlich den Witz mit dem Zwerg. Ja, mach doch. Ja, okay, also ne, ein Zwerg geht spazieren und dann trifft er irgendwann auf seinen Kumpel, den Zwerg-Zwerg. Und der Zwerg-Zwerg, der sagt, ey Zwerg, was machst denn du so? Sagt der Zwerg zum Zwerg-Zwerg. Ich gehe spazieren. Wonach sieht das denn aus, du Trottel? So, sagt der Zwerg zum Zwerg. Sagt der Zwerg-Zwerg zum Zwerg. Ja, hast du was dagegen, wenn ich mitkomme? Mir ist übelst langweilig. Sagt der Zwerg zum Zwerg-Zwerg. Ja, kein Ding, komm mit. Gehen spazieren, die gehen die Berge rauf, ne? Die gehen die Berge wieder runter. Irgendwann haben die Durst, gehen in die Kneipe, trinken noch ein Bier. Sitzt da denn, plötzlich fällt denen auf, boah, da hinten sitzt ja der Zwerg. So, und gehen die da hin, reden ein bisschen mit dem, die reden so ein bisschen über das Wetter, die reden so ein bisschen über Politik, die reden so ein bisschen über alles halt, ne, worüber sich Freunde halt unterhalten. Und dann irgendwann stellt der Zwerg die entscheidende Frage. Ey, Zwerg und Zwerg, was macht ihr eigentlich? Sagt der Zwerg, wir gehen spazieren, so, was sollen wir denn sonst dann machen an so einem schönen Tag? Sagt der Zwerg, kann ich mitkommen? Sagt der Zwerg, keine Ahnung, muss ich jetzt den Zwerg fragen. Also die gehen rüber, beraten sich so, ja, kann der Zwerg mitkommen? Ja, kein Problem, klar, ist unser Kumpel. So. Also, zack, Zwerg auch am Start. Drei Typen, also drei Zwerge, ne? Zwerg und Zwerg. Gehen spazieren, irgendwann schlägt halt der Hunger zu, ne? Gehen in die nächstbeste Dönerbude, holen sich ein Dönerchen und dann treffen die da den Zwerg. So, und der fragt die auch, ja, was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag? Wir gehen spazieren, so, was sollen wir denn sonst machen an so einem schönen Tag? Habt ihr was dagegen, weil ich mitkomme? Wildes Gelaber, so. Warum eigentlich, weiß keiner, weil eigentlich sind die ja sicher alle grün untereinander, die Zwerge, die kommen voll gut miteinander aus. Aber trotzdem müssen die sich total belabern, so, was jetzt, die wissen halt auch nicht, wo die hingehen. Die gehen einfach so nach der Freiheit der Schnauze nach. Mhm. Am Ende entscheiden sich der Zwerg dafür, dass sie den Zwerg. Habe ich mich verzählt? Ja. Ja, keine Ahnung. Aber ja, ist aber nicht. Ich habe niemand zugehört. Ich glaube, es hat keiner mehr zugehört. Ja, ich glaube, gerade sind auch die Leute runtergegangen, ja, von 39 auf 2. Ja, hier schreibt einer. Ich glaube, ich werde ganz müde auf einmal. Ja, weiter, erzähl weiter. Soll ich weiter erzählen? Ja, klar. Wir haben noch Zeit. Ja, ja. Auf jeden Fall, der Zwerg, ich nehme jetzt meine Finger, dann geht das leichter, kommt dann halt mit dem Zwerg, dem Zwerg und dem Zwerg und dann gehen die spazieren, gehen halt am Braunkohlegebiet vorbei, ne? Sind schon recht weit gegangen von der Eifel aus, sind ja ein paar mehr Berge als 7, aber trotzdem sind ja mehr große Hügel, hohe Hügel. Und im Braunkohlegebiet schuftet halt der gute Kumpel von denen, der Zwerg. So, und er hat gerade Feierabend. Denkt er sich, boah, ich hätte jetzt Bock, ein Bierchen zu trinken und einen Döner zu essen. Aber vielleicht treffe ich ja noch irgendwen, mit dem ich halt rumhängen kann. Und dann gerade in dem Moment, ne, tauchen halt der Zwerg. Und der Zwerg auf. Nee, das waren jetzt scheiße. Nee, ja, war richtig. Ah, war richtig oder war falsch? Scheiße. Ja, okay. Und gehen da vorbei und pfeifen irgendein fröhliches Liedchen, ein Zwergenlied oder so. Ist relativ klein, das Zwergenlied. Das ist, die haben eine kurze Dauer, diese Zwergenlieder. Reden die miteinander, man kommt halt ins Gespräch. Und man hängt halt rum miteinander und irgendwann fragt er Zwerg, den Zwerg, was sie so machen die ganze Zeit. Und ja, wir gehen halt spazieren schon den ganzen Tag. So, was sollen wir denn sonst machen an so einem schönen Tag? Ja. Ich glaube, da trinke ich erstmal einen Schluck Bier und dann erzähle ich den Witz weiter. Ja, wir spielen jetzt von der Band Flipper. Wo kommen die her? Kenne ich nicht. Du kennst Flipper, kommen aus Los Angeles. Die sind so. Ach, die, ich glaube, die sind eigentlich relativ bekannt. Ja? Auch ziemlich, ja. Ja, ja, ich kenne sie nicht. Also können sie nicht bekannt sein. Okay, dann. Ne, ja. Ja, mit dem Lied Hahaha. In die Hand nehmen. Ach, also, der Zwergenwitz, wir haben uns jetzt so entschieden, dass dieser Zwergenwitz doch zu schade ist für diese Sendung. Ja, wir müssen eine extra Sendung machen, glaube ich. Ja, zu gut. Zwergenwitz. Ja. Ihr habt eigentlich jetzt, glaube ich, nur ein Viertel gehört von diesem Witz. Es dauert noch ein bisschen. Das ist der Herr der Ringe unter den Witzen. Ja. Auf jeden Fall. Ich kann einen kurzen. Ah. Papa, dann. Was hältst du von Abtreibung? Frag deine Schwester. Welche Schwester? Den kannten wir schon. Ja. Wir können jetzt noch spielen von Grindhouse. Die finde ich cool. Die sind gut, ja. Ja, die sind gut, ja. Habe ich gehört. Gut. Ja. Das sind auch coole Jungs, glaube ich, ne? Ja, ziemlich. Ja. Die besten. Ich habe gehört, der Sänger ist voll cool. Ja, der sieht auch gut aus. Ja, trägt auch so coole Hemden. Der hat coole Hemden auch. Ich habe ja die Bilder gesehen, also auf deiner Seite, ne? Mit freiem Oberkörper hier, ne? Es wird ganz schön warm. Ja. Muss man sich schon was trauen, ne? Nee, es wird halt einfach warm. Und als ja. Eifler wird es einem schnell warm, so, wenn es zu kalt ist. Ja. Ja, wenn man mal so runterkommt. Ich kenne nur so. Den ewigen Winter der Eifeltundra und wenn ich mich dann mal ein bisschen bewege, dann wird es mir sofort warm. Und dann geht es halt nur noch in Badehose und oben ohne. Auf jeden Fall, wenn ihr die Band live sehen wollt, wann spielt ihr zum nächsten Mal? Oh, wir haben noch gar kein festes nächstes Konzertdatum. Wir haben. Ja. Wir mussten oder wenn ihr die Band buchen wollt, ne? Ja, das genau, wenn ihr die Band buchen wollt. Gute Idee. Genau. Die kommen überall hin, also kein Problem. Die haben Autos und sowas. Genau. Ja. Die noch habe ich meinen Führerschein. Die sind mobil. Ja, hier. 18 Hours heißt das Lied. Genau. Es handelt von Apple-Produkten. Warum hat es dann Apple? Wir kennen jemanden, der stand halt 18 Stunden für einen iPhone 5 oder 6. Mhm. In der Schlange und wir dachten, wenn jemand 18 Stunden für ein Handy ansteht, dann bringt der bestimmt doch jemanden dafür um, so, weil 18 Stunden in der Schlange stehen ist schon ganz schön lang. Mhm. Und deswegen gehen wir davon aus, dass Apple-Produkte für die einzig wahre Zombie-Apokalypse sorgen werden. 18 Hours. In 18 Stunden. Ja, Wahnsinn, ne? Der Hammer. Ja. Also großartig, ein Meisterwerk. Wenn ich diese Band persönlich kennen würde, ich würde die sofort booken. Alle booken, Sachen von heißt denen, es bei euch, ne? Eifel. Ja, ja, booken. Genau. Alles von denen kaufen. Ey, ich will nicht booken. Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber das würde ich natürlich auch mit denen machen, weil die alles vier sehr junge, attraktive Herren sind. Im gebärfreudigen Alter. Im gebärfreudigen Alter. Ja. Ja, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, aber noch einen Haufen Lieder am Start. Ich würde was vorschlagen, und zwar von Lesbian Rank Inferno, die mir regelmäßig immer was ihre neuesten Werke zuschicken. Das Lied heißt Du bist so dumm. Ich schätze mal, die kommen aus dem südlichen Gefilde, aufgrund des Dialektes in diesem Titel. Aha, bist du dumm? Ja, gerne. Ist kurz. Ja. Wie lange ist denn das? Eins. Noch was. Das ist kurz. Ich bin wirklich schockiert. Du hast letztens das Wort Koryphäe verbuchstabiert. Und zwar K-O-R-I-F-E-H-E statt K-O-R-Y-P-H-E-E. Außerdem ein Akt deiner grenzenlosen Dummheit. Du verwechselst Sturm und Drang mit Empfindsamkeit. Alter, du bist so dumm. Beim Quizduell wählst du Pflaume als Kernobs. Das stimmt doch nicht. Alter, du bist so dumm. Du bist so dumm. Dümmer als die Bullen. Du bist so dumm. Dumm, dumm, dumm, dumm. Du bist so dumm. Dümmer als die Bullen. Erlaube. Zwischen Paradoxon und Oxymoron. Ja, Lesbian Rank Inferno waren es gerade eben und sie haben jetzt auch gerade Einladung bekommen in die Eifel, dort zu spielen in Nettersheim. Nettersheim, ja. Im Annex. Ja, dürfte spielen, seid ihr eingeladen und ihr wisst ja, ne, man darf keine Einladung ausschlagen. Aber die Einladung geht halt für jeden, der Musik macht, egal was für Musik, uns total egal, macht. Kommt, es gibt... Am Schluss werden sie halt verprügelt, wenn die Musik genau, scheiße ist. Ja, genau, wenn es scheiße war, werdet ihr einfach vermöbelt. Aber obendrauf, dass ihr vermöbelt werdet, kriegt ihr ein bisschen Spritgeld, im Notfall einen Platz zum Schlafen. Und veganes Essen. Ja, und veganes oder unveganes Essen. Genau. Ja, bei uns gibt es das Rundum-Sorglos-Paket, aber es gibt keine Erdnüsse mehr. Ja, die Erdnüsse sind alle, die Sendung ist fertig. Oh, die Erdnüsse sind echt alle. Die sind echt alle. Ja. Wahnsinn, ne? Wir haben Hunger mitgebracht. Ja. So, machen wir noch ein bisschen Musik. So ein letztes Lied. Was haben wir denn noch? Das letzte Lied, irgendwie müssen wir irgendwas Schönes finden. Vielleicht von Grindhouse oder so. Von Grindhouse. Aber Grindhouse klingt irgendwie viel besser. Das erinnert mich so ein bisschen an Grind. Also ich finde Grindhouse besser. Ein Grind, ist das sowas wie Grieß? Oder? Grind. Ist das nicht irgendwie so wenn das Blut Gerind. Verbrustet. Ja, das Gerind. Gerind. Das ist nicht Gerind. So ein Gerind irgendwie, das ist diese Kruste da, diese schwarze Kruste auf den Wunden. Ja, das ist ein Gerinsel. Ja. Ein Gerinsel? Nee. Ein Gerinsel ist, wenn das ja... Ja, das ist ein bösartiges Geschwür. Ja. So eine Art. Ja, du hast die Krankenpflegeausbildung gemacht. Ja, genau. Ich pflege die bei denen es zu spät ist. Ja, so sieht's aus. So, ich muss halt nicht wissen, was da was ist. Ja, wir können noch was spielen. Und zwar würde ich jetzt noch empfehlen, Pessimistic Lines. Ja, die haben wir eben schon mal gehört, die waren gut. Die können wir nochmal hören. Die haben wir vor der Sendung schon gehört. Die kommen aus Stuttgart. Man kann es kaum glauben. Wir haben es ja schon über den Akzent vom Sänger unterhalten. Und die sind auch bei euch eingeladen bestimmt, oder? Wenn die kommen wollen, gerne. Ja. Jeder, der kommen will, ist eingeladen. Ja. Pennplatz, Essen, alles dabei, ne? Und ihr könnt wahrscheinlich am nächsten Tag, macht eine kleine Führung zu euren Vulkanen. Wenn da jemand Wert drauf legt, können wir das gerne machen. Aber wir kennen uns da halt auch nicht aus. Aber es könnte eine Verführung und eine Entführung werden. Ja. Auf eigene Gefahr. Alles auf eigene Gefahr. Ja, das war hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 4.2. war, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich beim Marcel, Marius und beim Moritz von Grindhouse. Die extra hier durch das Schneegestöber hergekommen sind. Ja, war eine halbe Weltreise. Ja, sibirischer Winter. Sibirischer Winter, ja. Ja, jetzt hören wir noch ein Lied von Pessimistic Lines, die, glaube ich, bald irgendwie in Düsseldorf spielen. Ich habe es vergessen, wo und wann. Ich glaube, im AK-47. Mit dem Lied Filling the Void.